Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie zur Fortsetzung unserer Ringvorlesung in diesem Wintersemester begrüßen dürfen im neuen Jahr. Vorweg auch gleich eine Entschuldigung und Erklärung. Wir fangen ein bisschen später jetzt an und brauchen nachher eine kurze Kunstpause, um die Technik so weit zu bringen, dass sie auch den Ton, den Herr Zill später braucht, anzuschließen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür. Gleich zur Vorstellung unseres heutigen Referenten. Dr. Rüdiger Zill hat Philosophie, Soziologie und Geschichte in Berlin und London studiert. Er hat promoviert mit einer Arbeit, oder wurde promoviert mit einer Arbeit, den malerischen Titel trägt Messkünstler und Rossebändiger zur Funktion von Modellen und Metaphern in philosophischen Affekttheorien. Er war Mitarbeiter im Institut für Philosophie der TU Dresden und ist seit 1997 wissenschaftlicher Referent am Einstein-Forum in Potsdam, von wo er heute auch kommt. Er war Gastdozent an der New School for Social Research in New York und Research Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Das Thema seines heutigen Vortrags ist im Prinzip, da gibt es einen roten Faden, steht in einer Linie seiner Beschäftigung mit der Affektlehren und Emotionen. Seit 2003 leitet er auch einen Schwerpunkt am Einstein-Forum, der sich nennt Passions in Culture, Cultures, wie auch immer man das lesen mag, in deren Rahmen vom 4. bis zum 6. Februar, kommenden Februar, die 8. internationale Tagung stattfindet und dort wird das Thema sein Trauer. Das hatten wir ja auch schon, das Thema in der Ringvorlesung. Ja, vielleicht ganz kurz noch einige Publikationen von Herrn Zill. Er hat zusammen mit Thomas Schäfer und Udo Tietz herausgegeben, Hinter den Spiegeln, Erwiderungen auf Richard Rorty, zur Philosophie Richard Rortys mit Erwiderungen von demselbigen. Das ist 2001 bei SOKAP erschienen. Außerdem ist er Mitherausgeber der Reihe Erbschaft unserer Zeit beim Surkamp Verlag, hat 2006 herausgegeben Gestalten des Mitgefühls, also auch da wieder eine Emotion im Vordergrund. Das ist erschienen in der Berliner Debatte Initial, wenn ich das richtig weiß. Und zu guter Letzt will ich noch erwähnen, den Band, den er auch herausgegeben hat, ganz anders, Fragezeichen, Philosophie zwischen akademischem Jargon und Alltagssprache bei Verärger 2007. Und heute können wir uns freuen über einen Vortrag zum Thema Apatheia, Besonnenheit, Coolness, Techniken und Technologien des Affektmanagements. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an das Planungsteam für die Einladung und vor allem an dich, Dirk, auch für die nette Vorstellung, die auch gleich ein bisschen Werbung gemacht hat für meine nächste Tagung, wo ich vielleicht noch ergänzen darf, dass wir in dem Zusammenhang auch eine neue Zeitschrift, eine Online-Zeitschrift präsentieren wollen, die dann angelehnt an die Tagungsreise Passions in Context heißt, um den interdisziplinären Dialog in der doch reichhaltigen, inzwischen weit entfalteten Emotionsforschung zu fördern. Zwischenfrage, bin ich laut genug? Versteht man mich da hinten? Gut, weil ich bin hier nämlich nicht so gut bei Stimme heute, weil ich blöderweise mir letzte Woche eine Erkältung geholt habe. Ich hoffe, dass es doch funktioniert. Was ich präsentiere, wird ein bisschen Work in Progress sein, obwohl ich da schon einiger Zeit dran sitze und habe, als diese Einladung kam, überlegt, wie mache ich das jetzt hier, habe dann im Vorfeld einige Personen aus dem Planungsteam gefragt, was denn in Darmstadt genau unter Sozialmaschinen verstanden wird. Die Antworten waren nicht ganz einheitlich, muss ich sagen, und auch nicht immer ganz scharf umrissen, habe also den Eindruck, dass das auch Work in Progress ist, von daher passt das hervorragend und gibt mir außerdem das Recht, mir oder die Lizenz zu nehmen, um den Begriff ein wenig spielerisch zu verwenden und Varianten von ihm zu erproben. Das kommt mir eh sehr gelegen, weil ich die kreative Kraft kühner oder auch weniger kühner Metaphern schätze und an sie glaube und solche Modellübertragung geradezu als eine der wesentlichen Kräfte in der Entstehung neuer Theorien verstehe. Also ich nehme, wie ich es auch sonst bei Tagungen und so versuche, das Generalthema ernst und versuche es in ein besonderes Spannungsverhältnis zu meinen Themen zu bringen und das Produktive, das sich daraus ergibt, dass man eingefahrene Bahnen verlässt, mit denen man sonst immer so sein Material interpretiert und dann den Gegenstand aus einem neuen Blickwinkel sieht. Mein Vortrag wird insgesamt 3 Teile haben. Zunächst ein Prolog, in dem ich mit dem Begriff der Sozialmaschine experimentiere, ein Android als Om-Maschinen und das Schicksal des Animal Rationale oder was kann eine Sozialmaschine sein. In einem zweiten Teil Signaturen und Konjunkturen des Gefühls in verschiedenen emotionalen Gemeinschaften entfalte ich den begrifflichen Rahmen, in dem mein Verständnis der Sozialmaschinen steht. Und im dritten Teil werde ich das an einer Gruppe von Beispielen durchführen. Daher trägt er auch den Titel von der stoischen Apatheia zu dem modernen Form des Cool, kurzer Abriss einer Familiengeschichte. Da werde ich dann auch einige Filmausschnitte zeigen, wobei da dann der Ton gebraucht wird, und da bin ich zuversichtlich, dass wir den bis dahin haben, da brauchen wir nicht mit verteilten Rollen mitzusprechen. Also mein erster Teil, ein Android als Om-Maschinen und das Schicksal des Animal Rationale oder was kann eine Sozialmaschine sein? Ich beginne mit einer Maschine im strikten Sinn des Wortes, nämlich mit Mr. Data aus der Fernsehserie Star Trek. Next Generation. Data ist, wie wir wahrscheinlich alle wissen, ein Android mit dem entsprechenden Problem avancierter Androiden. Also denken Sie an das berühmte Beispiel aus Blade Runner, das ist eine literarische Vorlage von Philip K. Dick stammt und den wunderbaren Titel hat, Do Androids Dream of Electric Sheep? Data ist zunächst ein rationales Wesen, dann durchaus auch ein soziales, aber er ist kein emotionales Wesen. Emotionen sind etwas, das er an anderen bemerkt und das er nach einer Weile auch gern selbst an sich erfahren würde. Der Zuschauer weiß allerdings nicht so recht warum, scheint dieses Verlangen doch keineswegs rational, sondern in einer Sehnsucht begründet zu sein, der Sehnsucht mit den anderen als gleichberechtigt zu erscheinen. Das ist also sein Einsatz im Kampf um Anerkennung, wenn ich mal mit dem Repertoire aus der Nachbarstadt ankommen darf für einen Moment. Als solche scheint sie aber schon das zu sein, was sie ersehnt, nämlich eine Emotion. Vielleicht sollte man daher besser sagen, dass Data sich weniger sehne als vielmehr wundere. Wäre das auch schon ein Gefühl? Betrachten wir das Wundern lieber als ein Wesen, das sich im Vernunftgefühl-Übergangsfeld eingenistet hat, eine evolutionäre Zwischenform, zumindest in der Logik philosophischer Emotionsbetrachtung. Und wir wissen ja, dass Wundern und Staunen oft als Anfang der Philosophie bezeichnet wird, also als Übergang vom alltäglicher Gewohnheit in vernünftige Reflexion. Wenn also wenn man zur Reflexion kommt auf die Art und Weise, warum dann nicht auch von der Reflexion hinüber in ein anderes Feld, nämlich die Emotion? Wundern wäre dann das Resultat der Inkohärenz in einer logischen Struktur, die Geburt des Gefühls aus der Logik. Im heutigen, eben noch wenig avancierten Rechenmaschinen hat diese Art Inkohärenz meist einen Systemabsturz zur Folge. In avancierteren Modellen, die Zukunft uns bringen wird, werden Prozeduren der Absturzverhinderung eingebaut sein. Gut vorstellbar, dass sie dem ähnlich sind, was wir als Wundern bezeichnen. Wundern wäre dann ein Protogefühl. The Next Generation war in den 80er Jahren die Fortsetzung von Star Trek Classics, das in den 60er Jahren entstand, damals noch mit anderen inhaltlich wie technisch weniger ausgefeilten Mitteln. Figurenmuster aus der Ursprungsserie traten in The Next Generation wieder auf, allerdings unter veränderten Vorzeichen, mit verschobenen Gestalten sozusagen. Der Vorgänger von Data in der Classic-Serie war Mr. Spock, Beide haben übrigens im Gegensatz zu den wirklichen Menschen an Bord der Enterprise keine Vornamen, sondern nur ein schlichtes Mister, das ist ja ein bekannter, also Herr oder Frau sind ja auch beliebte deutsche Vornamen, jeweils auf Behörden. Beide, Spock wie Data, repräsentieren das Rationale. Von beiden könnte man zumindest Spock als extrem cool bezeichnen. Spock knüpft bei näherer Betrachtung deutlich an eine klassische Figur der Effektbeherrschung an, nämlich den Stoiker. Auch sie, die Stoiker, wie die antike Philosophie überhaupt, misstraute den Leidenschaften zutiefst. Wir werden später sehen, inwiefern beide Attribute zutreffen oder nicht zutreffen. Data hingegen ließ sich eher mit dem Om-Maschinen der frühen Neuzeit vergleichen. Wie wir wissen, ist dieser mechanistische Mensch zuerst sehr erfolgreich von René Descartes und Thomas Hobbes entworfen worden. Data funktioniert allerdings im Vergleich mit dem Hobbeschen Maschinenmenschen invertiert. Denn bei Hobbes war gerade nicht die Vernunft die treibende Kraft, sondern die Leidenschaft. Oder, um es mit einer Tautologie zu formulieren, der Antrieb ist der Trieb. Etwas überspitzt gesagt, in der Philosophie des frühen 17. Jahrhunderts sind die Menschen ganz wie Data aus Star Trek als Maschinen gedacht. Doch bei Hobbes sind sie wesentlich gefühlsdominierte Triebwesen, die nach der Vernunft suchen. Data hingegen ist eine Vernunftmaschine, die nach dem Gefühl sucht. Von einem zum anderen ist es ein langer Weg, doch ist es derselbe Weg. Denn dass bei Star Trek das Gefühl so dominieren kann, liegt an einem langen historischen Aufwertungsprozess, der bei Hobbes begonnen hat. Bei ihm werden die Leidenschaften zum ersten Mal als zwar noch potenziell zerstörerische, aber notwendige Antriebskräfte dargestellt. Sehr schnell, nämlich schon im 18. Jahrhundert, bei den französischen Moralisten wie D'Holbach oder Elvis Huss, werden sie dann sogar zu produktiven Kräften. Oder wie es Elvis Huss oder Helvetius, wenn Sie so wollen, formuliert: Die Begierde ist die Bewegung der Seele, ist sie der Begierden beraubt, also sie, die Seele, stagniert sie, man muss begehren, um zu handeln und handeln, um glücklich zu sein. Aber es geht hier nicht allein um individuelle Handlungsfähigkeit oder das Glück des Einzelnen. Wie die physikalischen Kräfte in der Natur, so sind es in der moralischen Welt die Leidenschaften, die alles bewegen. Die Gewinnsucht treibt Schiffe über die öden Flächen des Weltmeeres, der Ehrgeiz schüttet Täler zu, trägt Berge ab, bahnt sich Wege durch Felsen, errichtet die Pyramiden zu Memphis, gräbt den Möhrissee und gießt den Koloss zu Rhodos. Die Liebe, so sagt man, hat den Stift des ersten Zeichners gespitzt. Wir können dann einen langen, wenn auch bewegten und umkämpften Aufwertungsprozess der Gefühle beobachten, den ich hier gar nicht im Einzelnen nachzeichnen will und kann. Interessanterweise nur fügt sich in diesen Prozess als kleiner Zwischenschritt auch die Star Trek Classic Serie ein, denn sie inszeniert einen Kampf zwischen zwei Prinzipien. Den rationalen des Mr. Spock und den eher emotionalen der anderen Crewmitglieder, vor allem Pille, der Arzt, derjenige also, der für das körperliche im Menschen verantwortlich ist, aber auch dem Maschinisten Scotty, der als solcher ohnehin für den Antrieb zuständig ist. Sozial ist er eher derjenige, der die Robustheit der Unterklassen repräsentiert. Und natürlich dem über allem waltenden Captain Kirk, dem Wagenlenker sozusagen, der die beiden Kräfte auf seine Art zum Ausgleich bringen kann, im Einzelnen aber doch eher auf die impulsive, gefühlsmäßige Seite der Macht neigt. Die Personen nehmen hier die Charakterisierungen oder die Charakteristiken der Geräte an oder, wem das zu lamarckistisch ist, sie werden durch die Anforderungen der Maschinen selektiert. Die Aufgaben suchen sich die Charaktertypen, die zu ihnen passen, so eine eher darwinistische Variante vielleicht. Spock ist sicher schon immer so, wie er ist und findet damit am Computer sein passendes Technotop. Gehört er doch einem als rational bekannten Volk an, den Vulkaniern. Beides, Selektion und Anpassung, ist aber parallel denkbar. Wer nicht ohnehin so ist, wird so. Der Mensch sei, so Hans Blumenberg, in Anlehnung an den frühen Anthropologen Paul Alsberg, weniger das Werkzeug erschaffende Tier als vielmehr das Werkzeug geschaffene Tier. Noch einmal aber zurück zum Om-Maschinen. Bei Hobbes, es ist schon angeklungen, war nicht nur der Mensch selbst, sondern auch seine Sozialität als eine mechanistische interpretiert worden. Die Gesellschaft, soweit sie dort überhaupt schon erscheint, vor allem natürlich als Staat, ist also durchaus eine Sozialmaschine. Von dieser im ganzen positiven Verwendung engt sich das Feld auf die eher negative Konnotation des Automatismus und Zwangsmechanismus ein. Wenn jemand etwas maschinenmäßig tut, dann meint es, er handle automatisch. Wir kennen das Motiv aus der Romantik, aber es klingt bei Kant schon an und so weiter. Das Negative erscheint in der Folge eigentlich eher stärker. Das Motiv findet sich am deutlichen bei jemandem wie etwa, nur mal einen rauszunehmen, Lewis Mumford, der die Maschine mit autoritärer Herrschaft gleichsetzt. Wir haben hier also bisher zwei verschiedene Verknüpfungen der Maschine mit dem Sozialen. Zum einen die Maschine als Modell des Sozialen, bei Hobbes etwa, oder zum anderen die Maschine als prägende Macht des Sozialen, also etwa bei Mumford oder auch bei der Besatzung der Enterprise. All diese Bedeutungsnuancen waren, wenn ich das richtig verstehe, nicht die Intention der Darmstädter Prägung. Und ich möchte sie in der Tat auch selbst vermeiden. Sie mussten aber doch erwähnt werden, weil sie so naheliegend sind und auch heute noch immer wieder erscheinen. Data aber hat noch ein anderes Potenzial. Als Sozialmaschinen möchte ich hier nun etwas betrachten, das menschliches Verhalten prägt, ohne sie zu einem zwanghaften Apparat à la Chaplin moderne Zeiten zu mutieren. Etwas, das deutlich technische Anteil hat, gleichzeitig aber sich nicht darin erschöpft. Die Rede ist von bestimmten Medien, insbesondere vom Kino oder wie eben schon vom Fernsehen und von den Symbiosen, die wir mit ihnen und sie mit uns eingehen. Data ist doch kein Irrweg. Insofern bleiben wir beim Thema und können eigentlich die Frage stellen, inwiefern kann man nun das Kino als eine Sozialmaschine betrachten? Was mich an der Maschinenmetaphorik interessiert, ist nicht die Zahnradarchaik von Zwangsmechanismen, die Sorge, man könne unter die Räder kommen, zumal das, was wir heute an Maschinen kennen, viel komplexer und avancierter ist. Rückkopplungselemente enthält, was also komplexer ist, als zum Beispiel Rückkopplungselemente enthält, stark individualistische Prozeduren erlaubt. Was mich an der Maschinenmetaphorik interessiert, ist ihr produktiver Anteil. Sie gibt uns ein Verständnis von Produktionen und Transmissionen vor. Aus ihr entspringt Ähnliches in großer Zahl. Moderne Maschinen lassen aber auch ein hohes Maß an Diversifizierung zu. Wie Schreibmaschinen zwar nur Texte herstellen, so ist doch, was mit ihnen geschrieben wird, von sehr unterschiedlicher Gestalt. Nach diesem Muster sind inzwischen Kleinstproduktionsmaschinen entstanden, die dann nicht nur zweidimensionale, sondern auch dreidimensionale Ergebnisse drucken eigentlich. Und gleichzeitig sind sie untereinander vernetzt. Wenn das Kino eine Sozialmaschine ist, was sind dann seine Schauspieler? Und ich rede jetzt nicht von dem Charakterschauspieler der Hochkunst, dessen Stolz darin besteht, hinter seiner Figur zu verschwinden. Also etwa derjenige, der Hamlet mit derselben Überzeugungskraft spielen kann wie einen jungen amerikanischen GI oder den Grafen Lampedusa. Ich meine vielmehr den Typenschauspieler, den Star, denjenigen, bei dem Akteur und Figur miteinander verschmelzen, wie etwa bei Humphrey Bogart, John Wayne, Marilyn Monroe. Sie können sich Ihre Beispiele dazu denken. Der Typenschauspieler agiert in jeder seiner Figuren, wenn nicht sich selbst, so doch sein öffentliches Image. Wenn das Kino also eine Sozialmaschine ist, dann ist jene Art des Schauspielers die Type, mit deren Hilfe man auf einer Schreibmaschine multiple Texte schreiben kann. Oder besser, er ist die Software in einem Rechner. Der Serienschauspieler ist demgegenüber übrigens eine Verschärfung, da er dem Zuschauer nicht unter seinem Schauspielerimago, also Bogart etwa als die Einheit in der Vielheit seiner Rollen, sondern unter seinem Rollenbild selbst in Erinnerung bleibt. Mr. Spock ist auch bei denen, die die Serien kaum gesehen haben, eine halbwegs bekannte Figur, während Leonard Nimoy wahrscheinlich nur einige eingefleischte Trekkies als den Schauspieler hinter Spock benennen können. Was wird nun in diesen Sozialmaschinen produziert? Meine Antwort ist, und damit möchte ich zwei Begriffe einführen, an denen mir in diesem Zusammenhang gelegen ist, produziert werden emotionale Gemeinschaften und emotionale Signaturen. Emotionale Signaturen nenne ich das je bestimmte Zusammenspiel einzelner Emotionen und Stimmungen in einem Grundmuster, die auf längere Zeit sowohl einen einzelnen Menschen, darüber hinaus aber auch größere Gruppen bestimmen. Jemand, der in einer melancholischen oder einer enthusiastischen Grundstimmung ist, dem sind deswegen nicht unbedingt andere Gefühle versagt, sie entfalten sich nur auf eine andere Weise. Auf größere Gruppen bezogen können so ganze emotionale Kulturen entstehen. Denken Sie nur an die überschwänglichen Gefühlskulturen im Bürgertum des späten 18. Jahrhunderts. Der Werther hat in dieser Kultur, die natürlich auch vom Werther mit geschaffen worden ist, Gefühlsstürme ausgelöst, Erregungen, die wir heute nur noch zur Kenntnis nehmen, ohne ihnen wirklich nachfühlen zu können. Solche emotionalen Signaturen liegen natürlich nicht in der Luft, sondern sind an konkrete Gruppen gebunden, an Freundeskreise, gesellschaftliche Schichten, nationale Kulturen, emotionale Gemeinschaften also. Die amerikanische Historikerin Barbara Rosenwein hat den Begriff unlängst in ihrem Buch Emotional Communities in the Early Middle Ages eingeführt, und zwar als Reaktion auf übergreifende Entwicklungspostulate, wie sie sich in Zivilisationstheorien manifestieren. Lassen Sie mich daher einen kurzen Exkurs zu der historischen Dimension unserer Gefühle machen. Damit bin ich bei meinem zweiten Teil, Signaturen und Konjunkturen des Gefühls in verschiedenen emotionalen Gemeinschaften. Die Geschichte von Emotionen zu schreiben ist etwas, das sich nach wie vor eines prominenten Musters bedient, nämlich, wie gesagt, der Zivilisationstheorie. Zivilisationstheorie ist eine Art affekttheoretischer Geschichtsphilosophie. Sie geht davon aus, dass unser Affektmanagement und unsere Selbstbeherrschung sich über die Jahrhunderte mehr oder weniger stetig, ob teleologisch oder nicht, das sei dahingestellt, aber doch immerhin, in eine Richtung bewegt. Also wir werden immer selbstbeherrscher oder immer unbeherrschter. Der prominenteste Vertreter der Zivilisationstheorie war natürlich Norbert Elias, aber auch jemand wie Ernst Cassirer oder in negativer Weise Max Horkheimer und Theodor W. Adornos Dialektik der Aufklärung wären da zu nennen. Bleiben wir beim prominentesten Fall, der konkret auch derjenige ist, der nach wie vor in der Emotionsgeschichtsschreibung einflussreich ist, nämlich Norbert Elias. Elias wird hierzulande inzwischen ja häufig kritisiert, also Dürr zum Beispiel in seinen vielen Bänden. Dennoch bleibt sein Grundtheorem für viele praktische Untersuchungen noch die Grundlage. Man nehme nur einmal die Bücher des amerikanischen Historikers Peter Stearns, die in verschiedenen Varianten alle dieselbe Grundthese verfolgen, dass nämlich im Laufe der letzten Jahrhunderte und vor allem im frühen 20. Jahrhundert eine Zunahme an oder auch eine Verstetigung der Affektbeherrschung zu verzeichnen sei. Dagegen sind nun verschiedene Alternativen formuliert worden. Ich persönlich bevorzuge die Idee von Konjunkturen von Gefühlen. Konjunkturen sind zeitlich verstanden Entwicklungen, bei denen es Auf und Ab gibt, Entwicklungen, in denen bestimmte Gefühle eben manchmal Konjunkturen haben und manchmal auch zurücktreten. Der Begriff hat aber noch eine zweite, eine räumliche Bedeutung. Was wir heute in erster Linie als einen ökonomischen Begriff kennen, stammt ursprünglich aus der Astrologie und meint dort die Konstellation, die Stellung der Sterne zueinander. Wenn bestimmte Gefühle also wechselnde Konjunkturen haben, dann heißt das auch, dass sie zu anderen Gefühlen in je unterschiedliche Verhältnisse neue Konstellationen treten können. Nicht alle Gefühle müssen sich aber gleichzeitig in eine Richtung entwickeln. Solche Konjunkturen lassen sich zumindest in Diskursen nachweisen. Das Zeitalter der Empfindsamkeit habe ich schon erwähnt. Ein Zeitalter, das einen Ton pflegte, der weder vorher noch nachher so intensiv zu finden war. Konjunkturen schließen eine Entwicklungsgeschichte nicht aus, man muss sie nur als Ermöglichungsgeschichte lesen. Das heißt, bestimmte Formen werden historisch zu einem bestimmten Zeitpunkt erst einmal denkbar und eröffnen dadurch weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Diese Möglichkeiten müssen sich aber nicht zwangsläufig immer und überall durchsetzen, also wirklich werden. In solchen Geschichten sind nicht nur die Fortschritte möglich, sondern auch Gegenentwicklungen, daher also auch Konjunkturen. Gleichzeitig sind diese Entwicklungen nicht alternativlos. Emotionale Standards können umkämpft sein. So werden bestimmte Ideale etwa in besonderen gesellschaftlichen Gruppen repräsentiert. Gerade für den Habitus extremer Selbstbeherrschung stehen heute noch bestimmte Gruppen, also zumindest klischeehaft, nämlich etwa das Militär, die Aristokratie, also denken Sie an den Film The Queen von Stephen Frears, oder dem Ideal natürlich auch der Wissenschaftler nach. Gegen übergreifende Zivilisationstheorien bringt nun auch Barbara Rosenwein ihre Emotional Communities in Stellung. Sie beharrt darauf, dass ein allgemeiner emotionaler Stil, noch dazu einer, der sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, nämlich meist auch noch die wünschenswerte, ein ungerechtfertigtes Konstrukt sei. Stattdessen setzt sich eine historisch gegebene Gesellschaft immer aus verschiedenen emotionalen Gemeinschaften zusammen. Was aber versteht sie darunter? An emotional community is a group in which people have a common stake, interest, values and goals. Thus it is often a social community. But it's also also possibly a textual community created and reinforced by ideologies, by teachings and common presuppositions. Im Klartext heißt das, emotionale Gemeinschaften entstehen entweder dadurch, dass direkte Reaktionen auf das Verhalten anderer, mit denen wir zusammen leben, also durch sogenannte Face-to-Face-Kommunikation stattfindet, oder durch die Lektüre gemeinsamer Texte. Nun ist in dieser Definition viel von Interessen, Werten und Zielen, also kognitiven Komponenten, die Rede. Gefühle sind aber gleichzeitig etwas eminent Körperliches. Sie drücken sich in Haltungen, in Bewegungen, in Gesten und Mimiken nicht nur aus, sondern werden nicht unwesentlich durch all diese körperlichen Zustände auch erregt. Ihre Kommunikation ist also keine in erster Linie textliche, sondern vor allem auch eine visuelle. Dafür bedarf es eher anderer Sozialmaschinen, etwa des Bildprogramms einer Kirche oder die Aufführungen eines Theaters. Welche Instanz aber könnte das letztlich besser leisten als das Kino? Nun ist Barbara Rosenwein natürlich in der etwas ungünstigen Lage, dass sie als Mediävistin immer mit der Quellenlage zu kämpfen hat, zumal ihr erstes Buch zu diesem Thema sich ausgerechnet auch mit den besonders frühen, also schwer zugänglichen Jahrhunderten beschäftigt, 7. bis 9. Wie kann man aber auf einer breiteren Materialbasis, wie sie unsere Gegenwart oder doch die jüngste Vergangenheit liefert, den Begriff weiter ausbauen? Wie kann man sich die Konstitution emotionaler Gemeinschaften, und das meine ich im doppelten Sinne des Wortes Konstitution, nämlich als Prozess und als Zustand, vorstellen? Die Grundthese ist, Gemeinschaften haben wesentlich auch ein soziales Band. Ja, Gemeinschaften müssen sich sogar neben vielem anderen auch emotional konstituieren. Sie brauchen dazu gemeinsame Bezüge, ein herausgehobenes Allgemeines, anders gesagt Modelle. Das ist zum einen ein partikulares, herausgehobenes Allgemeines. Damit meine ich reale Personen wie etwa den großen Bruder in Face-to-Face-Kommunikationen, die Alpha-Person einer Peer-Group oder aber auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel den Chef, wenn es zum Beispiel um die Einübung eines öffentlichen Habitus geht. Das ist zum anderen aber auch ein übergreifendes, herausgehobenes Allgemeines, eine Leitfigur, ein Held etc. Dieser Held ist ein medial generierter oder zumindest medial vermittelter und dadurch medial präformierter. In beiden Fällen ergreift uns ein Vorgang, den ich Expertise nenne. Wenn wir uns zum Beispiel mit dem Helden im Film identifizieren, so kann man das zunächst auch als Akt der Empathie verstehen. Wir versetzen uns fast zwangsläufig in ihn hinein, wir fühlen mit ihm mit. Diese Form der Empathie wird aber von einem komplementären Phänomen begleitet, das ich Expertise nennen möchte. Der Mensch ist ein ungemein mimetisches Tier, wie wir wissen. Unsere Modelle projizieren ihre Gefühle auf uns, wir ahmen sie nach. Empathie meint, wir fühlen uns in jemanden hinein. Wir suchen nach ähnlichen Erfahrungen in uns und unterstellen, dass der andere sie auch fühlt. Deswegen fühlen wir mit. Der Fokus im Akt der Empathie bleibt aber der andere. Wir versetzen uns in ihn hinein und leiden mit ihm oder freuen uns mit ihm, bleiben bei ihm. Beim Akt der Expertise fühlen wir auch mit, aber der Fokus ist bei uns. Die Gefühle des anderen sind nicht um seiner selbst willen wichtig, sondern weil wir sie expropriieren wollen. Wir übernehmen sie vom anderen, exportieren sie, wollen unsere Gefühlswelt nach seiner modellieren. Ein typischer Fall der Empathie ist der Trauerfall, bei dem wir einem Freund helfen wollen, indem wir mitfühlen, ihm das Gefühl geben, verstanden zu sein und ihm helfen, den Verlust zu verarbeiten. Aber auch wenn sich jemand anderes freut, kann man angesteckt werden oder sich mitfreuen. Bei der Expertise übernehmen wir Gefühle und Gefühlsattitüden und wollen uns nachhaltig von diesen selbst modellieren lassen. Expertie ist zunächst Nachahmung von Gesten, von Habitus, Sprache und Bewegungsweisen. Kinder sind zum Beispiel große Expertiker. Die Nachahmung erschöpft sich aber nicht in der Mimesis. Im Nachvollzug des Äußeren, sie strahlt auch auf das Innere aus. Expertie ist Nachahmung des Inneren. Wir wollen so fühlen wie der andere, zum Beispiel etwa cool bleiben. Solche Formen der Expertie mit einem herausgehobenen Allgemeinen erscheinen in der Literatur, auf dem Theater, im Film und in anderen technischen Medien und haben mehrere Funktionen. Zum einen, innerhalb kleiner Gruppen bilden sie Gemeinschaften oder unterstützen doch zumindest diesen Prozess. Gleichzeitig dienen sie zum anderen der Dissemination. Eine emotionale Signatur wird über mehrere unmittelbare Gruppen verstreut. Mitglieder verschiedener Gruppen gleichen Stils finden sich, wenn sie sich treffen, kompatibel. Also sagen wir so, es gibt dieses Phänomen von Freundschaften auf den ersten Blick. Man trifft sich und irgendwie schwingt da was mit oder wie man das auch manchmal sagt, Chemie stimmt oder was auch immer. Aber das, da ist was. Partikulare und übergreifende Modelle greifen dabei ineinander. Die medialen Helden wirken direkt auf die Mitglieder der emotionalen Gemeinschaften oder vermittelt über die Alpha-Tiere. Diese Alpha-Tiere haben dabei mehrere Funktionen. Sie wirken ein Stück weit als Sekundärmodelle. Sie stehen für dasselbe Muster wie das Primärmodell, sind weitere etwa gleichsinnig wirkende Modelle wie das Primärmodell, verstärken sie aber auch und beglaubigen sie allererst als akzeptable Modelle. Sie liefern uns Ansichten in der weiten Bedeutung dieses Wortes. Ein bestimmter Habitus wird von ihnen ebenso übermittelt wie spezielle Werte, die in ihnen inkorporiert erscheinen. Dabei führen unterschiedliche emotionale Gemeinschaften keineswegs eine isolierte Existenz. Einen Teil ihrer Überzeugungskraft gewinnen sie gerade durch ihre Reaktion auf Gruppen anderen emotionalen Stils. Noch einmal historisch ist das deutlich beim Bürgertum des späten 18. Jahrhunderts, das sich nicht nur in der Theorie und in seinen Auffassungen, sondern auch im Habitus von der absolutistisch geprägten Aristokratie unterscheiden wollte. Deutliche Beispiele findet man natürlich auch heute in der Jugendkultur. Räumlich eingegrenzte emotionale Gemeinschaften also, solche, die sich durch Kommunikation unter Anwesenden konstituieren, sind natürlich auch heute noch wichtig, nehmen aber einen immer kleiner werdenden Bereich unserer prägenden Wahrnehmung ein. Das Theater, zumal das der frühen Neuzeit, in dem die Interaktion zwischen Zuschauern und Schauspielern noch direkter war, erweist sich hier in gewisser Weise als Zwischenbereich. Noch das Kino muss mit einem Publikum rechnen, das sich anwesend ist, das also auf eine gewisse Weise, wenn auch verhalten und im Dunkeln, miteinander interagiert. Aber schon das Kino hat einen Vorzug, den vor ihm auf freilich reduzierte Weise nur Bilder hatten. Es kann anders pointieren als die Face-to-Face-Kommunikation. In ihm rücken uns die anderen wirklich auf den Leib oder besser, wir ihnen. Da geht es nicht mehr nur um Face-to-Face, sondern um Into-the-Face-Kommunikation. Bela Balas beschrieb bereits 1924 in Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films diese Intensität. Die Großaufnahmen sind das eigenste Gebiet des Films. In den Großaufnahmen eröffnet sich das Neuland dieser neuen Kunst. Es heißt das kleine Leben. Doch auch das größte Leben besteht aus diesem kleinen Leben der Details und Einzelmomente. Und die großen Konturen sind meist nur das Ergebnis unserer Unempfindlichkeit und Schlamperei, mit der wir das Einzelne verwischen und übersehen. Das abstrakte Bild des großen Lebens kommt meist von unserer Kurzsichtigkeit. Doch die Lupe der Kinematografie bringt uns die einzelnen Zellen des Lebensgewebes nahe, lässt uns wieder Stoff und Substanz des konkreten Lebens fühlen. So. Mein dritter Teil, von der stoischen Apathie zu den modernen Formen des Cool. Kurzer Abriss einer Familiengeschichte. Eine der ersten wesentlich durch visuelle technische Medien geprägten emotionalen Signaturen ist das Cool. Natürlich ist es kein reines Produkt dieser Medien, es hat Vorläufer und Verwandte mit einem anderen, neudeutsch gesagt, Migrationshintergrund. So gehört es in die Familie der Gefühlsgedämpften. Aber diese Familie ist bei näherer Betrachtung doch recht weitläufig. Das wird deutlich, wenn man zunächst einen entfernteren Verwandten betrachtet, der dennoch oft mit ihm verwechselt wird, nämlich dem Stoiker. Der Stoiker war durch und durch ein intellektuelles Produkt. Von seinem Selbstverständnis her, wie auch von seiner Genese. Seine Selbstbeherrschung beruhte auf einer ausgesprochenen Herrschaft vernünftiger Urteile über emotionale Verwirrungen und sie war das Resultat eines philosophischen und das heißt wohl auch textuellen Diskurses. Sie ist zum Teil sogar ein Produkt der Ratgeberkultur ihrer Zeit. Die stoische Apatheia meint die Freiheit von allem Affektiven. Der Begriff hallt im modernen Wort Apathie nach, hat hier aber eine entscheidende Bedeutungsverschiebung erfahren. Apathie ist für uns synonym mit Trägheit oder Phlegma. Die Haupteigenschaft des russischen Gutsbesitzers Ilja Iljitsch Ablomow, der berühmte oder die berühmteste Inkarnation des Apathikers, ist seine Passivität und seine Antriebsarmut. Die stoische Apatheia ist hingegen anders als Apathie Ausdruck eines aktiven, keines passiven Weltverhaltens. Sie ist darüber hinaus kein deskriptiver, sondern ein normativer Begriff. Apatheia beschreibt ein bestimmtes, sehr weitgehendes Ideal der Affektbeherrschung, das ursprünglich von Zeno und von Kition, dem Schulgründer der sogenannten alten Stoa, im dritten vorchristlichen Jahrhundert entworfen wurde und von seinem Nachfolger Chrysipp entscheidend weiterentwickelt worden ist. Phänomenologisch reichhaltiger präsentiert er sich, zumindest uns heute, da die Überlieferung für die ältere Stoa recht schlecht ist, in der jungen Stoa zum Beispiel beim Autor wie Seneca. Apatheia ist ein Instrument, um dem Schicksal seine Macht zu rauben. Es ist Leidbekämpfung im vorauseilenden Gehorsam, um sich keiner Enttäuschung und Frustration, vor allem keinem Verlust und keinem Schmerz auszusetzen, werden alle sonst begehrten Güter als unwesentlich eingestuft. Was uns normalerweise wichtig erscheint, Gesundheit und Intelligenz, körperliche Stärke und Schönheit, Reichtum und Ruhm, werden von den Stoikern als sogenannte Adiaphora bezeichnet, Güter, die weder gut noch schlecht sind, etwas, das uns mehr oder weniger gleichgültig sein sollte. Und zwar, weil es nicht zu dem Einzigen, was wirklich zählt, nämlich zur moralischen Tugend beiträgt. Man muss also von solchen Vorzügen absehen können, denn sie sind exakt der Ort, an dem die Affekte entstehen. Affekte aber sind sogenannte Geistesgestörtheiten. Die zentrale Idee dieser Konzeption ist, dass Affekte keine an sich körperlichen Triebe sind, sondern im Wesentlichen Urteile, nämlich speziell falsche Urteile. Etwas vereinfacht gesagt, Emotionen sind immer vermittelt durch Urteile. Wenn wir etwas lieben oder wenn wir etwas begehren oder wenn wir über etwas in Zorn geraten, dann liegt dem die Beurteilung einer Vorstellung zugrunde, die vor unserem geistigen Auge erscheint. Wir geraten zum Beispiel in Zorn, weil wir der Meinung sind, jemand habe uns beleidigt. Wir sorgen uns, weil wir glauben, etwas schadere unserer Gesundheit. Sobald wir aber unsere Beurteilung der Dinge ändern, können wir auch die Affekte eindämmen. Es gilt also, eine Beleidigung umzuwerten, besser eine vermeintliche Beleidigung, als das zu entlarven, was sie wirklich ist, etwas Unwesentliches. Sich nicht beleidigen zu lassen, bedeutet, den anderen nicht als Instanz möglicher Ehrabschneidung anzuerkennen, so wie man, was etwa Kinder sagen, nicht für bare Münze nimmt und dadurch ihre Worte auch nicht als kränkend empfindet. So genau betrachtet der stoische Weise seine Mitbürger. Die Einübung in die Stoa ist kein Kampf um Anerkennung, sondern einer um Aberkennung. Der Weise aber lässt sich, schreibt etwa Seneca in De Constantia, von niemandem verachten. Seine Größe kennt er und er sagt sich, niemandem sei so etwas ihm gegenüber gestattet und alle diese, nicht seelischen Schmerzen möchte ich sie nennen, sondern Verdrießlichkeiten, überwindet er nicht, sondern bemerkt sie nicht einmal. Der stoische Weise erhebt sich über irdische Gefühlsstürme, Mauern, Städte, noch die stärksten Befestigungen können fallen, Seneca aber ist überzeugt, dass keine Vorrichtungen erfunden werden können, die eine gut gegründete Seele um ihre Ruhe bringen. Unrecht berührt ihn nicht, kein Vorfall erregt seinen Zorn, daher ist er so aufrecht und heiter, daher von beständiger Heiterkeit erhoben. Schließlich wird der stoische Weise sogar mit den Göttern verglichen, denen er unter allen Menschen am nächsten sei. Denn die Götter stehen so hoch über allem, dass sie nichts anficht, sie nichts verletzen kann, sie somit auch keiner Hilfe bedürfen. Was nun den Stoiker mit seinen späten Nachfahren, den Coolen, eint, ist sicher ein bestimmter abweisender Umgang mit dem Gefühl. Auch kann man damals wie heute eine ähnliche Absicht vermuten. Leidvermeidung in vorauseilendem Gehorsam. Dennoch wäre es falsch, auf die geschichtsphilosophischen Strategien der Zivilisationstheorie mit einem anthropologischen "Es ist schon immer so gewesen, solche Typen gab es damals, gibt es heute, wird es zu allen Zeiten geben" zu antworten. Denn will der antike Kuhle die heftigen Gefühle klar eliminieren und allenfalls durch eine ausgewogene Eupathie ersetzen, so ist es beim modernen Kuhl schon weniger klar, ob es sich um eine Affektdämpfung oder um eine Maskierung handelt. Und die göttliche Heiterkeit ist dem Kuhlen heute mit Sicherheit ganz fern. Allenfalls erscheint er als Racheengel, dann aber mit verschlossener oder abweisender Miene. Auch sonst sind in seinem Habitus deutliche Unterschiede zu erkennen. Versuchen wir eine kurze Phänomenologie des Kuhl. Eines seiner zentralen Elemente ist die Lässigkeit. Harry Nutt schrieb unlängst im Merkur, ist auch inzwischen, glaube ich, ein Buch geworden: Zwanglosigkeit, Natürlichkeit, Entspanntheit und Ruhe sind Synonyme für Lässigkeit, geben die Ambivalenz des Begriffs aber nur ungenau wieder. Wer etwas lässig verrichtet, trägt ein gewisses Desinteresse zur Schau, obwohl er im Begriff ist, etwas Bemerkenswertes anzustreben. In der Regel ist von Lässigkeit erst nach einer geglückten Handlung die Rede. Wie es vonstatten ging, erfüllt die anderen mit Unbehagen. Aber es ist ja gut gegangen. Wäre es misslungen, hätte man wohl Vokabeln wie Versagen, Scheitern oder Ungeschick verwendet. Man hätte seine Fahrlässigkeit angesprochen. Das konnte ja nicht gut gehen. Wird jedoch ausdrücklich Lässigkeit attestiert, darf man von einer gelungenen Aktion ausgehen. Weitere Merkmale des Kuhl sind meist die Härte und eine gewisse Gewaltbereitschaft. Kuhl sein heißt auch hart sein. Was von außen kommt, prallt buchstäblich von einem ab. Und weil es nicht eindringt, kann es auch den Kuhlen nicht erregen. Der Kuhle redet möglichst nicht, er handelt. Denn Reden ist immer Vernebelung, etwas soll verborgen werden oder es ist ein Zeichen von Verunsicherung. Reden zeigt an, dass man nicht weiß, was zu tun ist. Reden zeigt auch ein Stück weit Verhandlungsbereitschaft. Der Kuhle hingegen ist immer schon entschieden und entschlossen. Er redet nicht, er schweigt. Schweigen ist nicht einfach die Abwesenheit des Redens. Schweigen heißt reden können und es dennoch bewusst und zeichenhaft nicht tun. Der Stumme kann nicht reden, er ist daher vergleichbar auch mit dem Gefühlstummen oder Tauben, dem sogenannten Alexithymiker. Der kann nicht führen, er bleibt emotional stumm. Der Schweigsame aber hält seine Rede zurück. Es ist das plakative Zeichen seiner Selbstbeherrschung. Daher kann das Kuhl medial auch erst dort erscheinen, wo das Reden möglich ist, nämlich im Tonfilm. Im Stummfilm kann man schwer schweigen. Eine scheinbar paradoxe Situation, denn das Kuhl kann erst mit dem Tonfilm entstehen und doch ist es in gewisser Hinsicht die Fortsetzung des Stummfilms mit anderen Mitteln. Das Kuhl kann nicht nur deshalb im Stummfilm nicht entstehen, weil er das Schweigen als Negation der Sprache braucht. Ist das Kuhl? Wo keiner einen Ton von sich geben kann, bleibt niemand stumm. Für das Kuhl ist der Stummfilm also insgesamt zu leise. Und gleichzeitig ist er zu laut. Weil er das Fehlen der Sprache mit Gesten überkompensieren muss, sind diese Gesten und alle Weisen des Ausdrucks übertrieben. Auch deshalb entfaltet der Stummfilm ein Klima, in dem das Kuhl nicht wachsen kann. Er ist insgesamt zu expressionistisch. Das aber wirkt noch im frühen Tonfilm nach, etwa bei Bogart. Seine Art des verächtlichen, abwertenden, zurückhaltenden ist bei näherer Betrachtung ungemein expressionistisch. Das mag auch damit zusammenhängen, dass der frisch geborene Tonfilm schwer schweigen kann. Die neuen technischen Möglichkeiten werden zuerst für ihn zum Imperativ. Nicht zuletzt deshalb sind uns die coolen Typen der 30er und 40er Jahre fremd geworden, sie erscheinen uns überzeichnet. Kuhl unterscheidet sich aber nicht nur von seinem entfernten Vetter, nämlich dem Stoiker, auch innerhalb seiner eigenen Kleinfamilie gibt es sehr unterschiedliche Geschwister. Anders gesagt, Kuhl ist ein Sammelbegriff. Kuhl ist ein Sammelbegriff, unter den mehrere Phänomene zusammengefasst werden. Ihnen ist gemeinsam, dass sie nicht einfach emotionale Kälte schlechthin meinen, sondern die Unterdrückung und Verdrängung eines je bestimmten Gefühls, und zwar auf eine bestimmte Weise. Anders gesagt, Kuhl bezeichnet eine Reihe von unterschiedlichen emotionalen Signaturen, je nachdem, welches Gefühl hier dominant wird. Es gibt ein Cool, das auf enttäuschte Liebe reagiert, aber auch eins, das aus dem Wunsch nach Rache geboren ist und eins, das als Ausdruck tiefster Melancholie entsteht. Cool verweist also auch auf verschiedene Konjunkturen im Sinn unterschiedlicher Konstellationen der Emotionen zueinander. Hinter der Maske des Cool verstecken sich aber auch verschiedene Haltungen zur Emotion generell. Man kann dabei im Wesentlichen drei Varianten unterscheiden. Ich nenne sie die Affektabwehr, Affekttaubheit und die Affektkanalisierung. Der Coole der Affektabwehr ist häufig eine im Grunde sentimentale Figur. Er will sich gegen das Gefühl immunisieren. Er will das, was ihn einst enttäuscht hat, wegdämmen. Humphrey Bogart ist in vielen seiner Rollen eine klassische Repräsentation des Abwehrcoolen, sei es als Rick in Casablanca, sei es als Sam Spade in The Maltese Falcon. Immer will er seine Liebe, die ihn betrogen hat oder betrügen wird, wegdämmen und dennoch droht sie wieder durchzubrechen. Er ist nicht von einer Person enttäuscht, sondern verdächtigt das Gefühl selbst. Das Gefühl, ohne dass er sich immer ganz gegen eben jenes Gefühl wehren könnte. Eine so eine Szene ist zum Beispiel, wenn er als Rick in Casablanca ein einziges Mal von seinem Ehernen-Prinzip abweicht, dass er sich selbst der Nächste sei, nämlich wenn er ein junges Paar am Spieltisch gewinnen lässt, um ihm die Ausreise aus Casablanca zu ermöglichen. Am Ende triumphiert aber das Gefühl hier allerdings und das Finale bringt nicht nur, wie wir alle wissen, seine Liebe im Zeichen des Opfers zurück, sondern beschert ihm auch den Beginn einer wundervollen Freundschaft. Ein Jahr zuvor spielt Humphrey Bogart in The Maltese Falcon den Privatdetektiv Sam Spade. Hier beginnt der Film mit dem Verlust einer Freundschaft oder dem, was für Spade der Freundschaft am nächsten kommt, der beruflichen Partnerschaft. Spades Partner Archer wird nämlich umgebracht und Spade will das Verbrechen natürlich aufklären, wird dabei aber in die Jagd nach einer wertvollen Skulptur verwickelt. Habgier dominiert das Geschehen und für den begehrten Falken ist jeder bereit, jeden anderen zu betrügen. Am Ende sind in der Tat alle um alles betrogen. Der Falke, dem sie nachgejagt haben, ist eine Imitation. Schließlich steht Bogart nur noch seiner ursprünglichen Auftraggeberin gegenüber, die von Mary Astor gespielt wird und dort im Film Bridget O'Shaughnessy heißt. Mit ihr hat er eine kleine Affäre oder hat er sie sogar geliebt? Man weiß es nicht so genau. Eines hat er nun noch mit ihr zu regeln, denn inzwischen weiß er, dass sie es war, die seinen Partner umgebracht hat. Er will sie der Polizei übergeben, sie aber glaubt noch entkommen zu können und zieht alle Register des Gefühls. Sie macht ihm eine Szene, sie scherzt, sie weint, sie appelliert an seine Aufrichtigkeit, sie spielt die ganze Klaviatur der Gefühle und deshalb muss sie auch nach der Logik des Cool reden, und zwar ohne Unterlass. Doch er bleibt hart und durchschaut ihre Tränen und ihre Worte als das, was sie sind, pures Theater. Gleichwohl lässt er sich ein Stück weit auf ihren Habitus ein. Deswegen redet auch Bogart für einen Coolen noch ungemein viel. Das würde ich jetzt gerne mal vorführen und hoffe, dass es funktioniert. Wenn du Glück hast, kommst du nach 20 Jahren wieder aus dem Zuchthaus, dann kannst du mir das ja alles nochmal erzählen. Vorausgesetzt, sie knöpfen dich nicht auf an deinem Zackenhälschen. Du wirst doch nicht... Natürlich, ich werde mich der Polizei übergeben. Du hast nur eine Chance, mit dem Leben davon zu kommen. Wenn du hübschartig bist, mein Täubchen, und vom Gericht alles zugibst, was du auf dem Gewissen hast. Wenn sie dich aber aufhängen, werde ich stets deiner gedenken. Ich bitte dich, Sam. Es ist doch alles Scherz, was du da sagst. Ich habe schon gedacht, du meinst es ernst. Du kannst auch so unberechenbar sein. Was du dir eingebrockt hast, musst du auch auslöffeln. Du hast also mit mir gespielt. Nur um mich besser in die Falle locken zu können. Ich bin dir völlig gleichgültig. Du liebst mich nicht. Und du glaubst, ich spiele den Narren für dich. Wie kannst du so etwas sagen? Das stimmt doch nicht. Von Anfang an hast du mich angelogen und mich für dumm verkaufen wollen. Eins weißt du genau, Sam, und das kannst du nicht abstreiten. Meine Liebe zu dir ist echt. Hier geht es gar nicht darum, wer wen liebt. Ich habe keine Lust, den Nachfolger von Kirby zu spielen oder von irgendeinem anderen. Du hast Miles umgelegt und dafür musst du zahlen. Wie kannst du mir das antun? Bedeutet der Archer mehr als ich? anscheinend kapierst du immer noch nichts. Ich will versuchen, es dir zu erklären, aber dann gebe ich's auf. Man hat meinen Partner erschossen, da kann ich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es ist meine verdammte Pflicht, den Mörder zu finden. Ob er mal sympathisch war oder nicht, spielt in diesem Fall überhaupt keine Rolle. Das Aufklären obskurer Fälle gehört zu unserem Beruf. Und wenn einer von uns bei einem Auftrag umgelegt wird, wäre es eine schlechte Reklame, den Mörder laufen zu lassen. Für mich und für meine Firma und für alle Privatdetektive. Du wirst mir doch nicht einreden, das sei für dich ein Grund, mit der Polizei auszuziehen. Lass mich ausreden, dann bist du dran. Ich habe nicht die geringste Veranlassung, dir zu trauen. Angenommen, ich helfe dir jetzt. Damit würde ich dir einen Trumpf in die Hand geben, den du jederzeit gegen mich ausspielen kannst. Außerdem müsste ich damit rechnen, dass du versuchst, auch mich umzulegen, um einen Mitwisser los zu sein. Das sind schließlich alles Argumente, die ich in die Waagschale werfen muss, wenn jemand so ausgekocht ist wie du. Und was hast du in die Waagschale zu werfen? Um mich auch wirklich zu überzeugen? Doch nur die Möglichkeit, dass du mich vielleicht liebst, oder dass ich dich vielleicht liebe. Du musst doch wissen, ob du mich liebst. Na ja, dann wird es mich eben ein paar schlaflose Nächte kosten, wenn ich dich der Polizei übergebe. War ich deutlich genug oder bist du deiner Sache so sicher, dass du mir das nicht abkaufst? Ich werde dir nicht helfen, auch wenn ich dich lieben würde, weil ich genau weiß, dass du damit rechnest. Das war deine Taktik von Anfang an, genau wie bei den anderen. Würdest du mir helfen, wenn der Vater echt gewesen wäre und du das Geld bekommen hättest? Moment, ich glaube, du hältst mich für skrupelloser, als ich bin. Für einen Privatdetektiv macht es sich zwar bezahlt, wenn er in dem Ruf steht, bestechlich zu sein. Er bekommt mehr Aufträge und hat es leichter, mit dem Gegner fertig zu werden. Hätte ich einen Batzen Geld für den Wagen bekommen, wäre es vielleicht ein gewisser Pluspunkt für mich gewesen. Du liebst mich nicht, sonst wäre das doch alles gleichgültig. Da kommt jetzt die Polizei. Gefühle, die sie in ihm hervorrufen könnte, die er vielleicht ohnehin hat, bemüht sich Bogart wegzudämmen und benutzt dabei seinerseits verschiedene Attitüden. Also das ist sozusagen die Situation, in der er sitzt und das ist dann die Aufnahme, die immer reingeschnitten wird von seinem Gesichtsausdruck. Hier geht es gar nicht darum, wer wen liebt, sagt er. Er sei schließlich nicht gut für einen Privatdetektiv, wenn sein Partner ermordet werde und er könne nicht herausfinden, von wem. Keine Empfehlung, schlecht fürs Geschäft. Alles ist tingiert vom Prinzip der Ökonomie, der buchstäblichen wie der metaphorischen. Aber er ist vor allem der Enttäuschte, der seine Liebe niederringt. Naja, dann wird es mich vielleicht ein paar schlaflose Nächte kosten, wenn ich dich der Polizei übergebe. Cool ist hier Abwehr von Gefühlen, die der anderen und die der eigenen. Wo sich Emotionen als Täuschung erweisen, maskiert man sich am besten selbst und hält so Theater mit Theater in Schach. Im selben Jahr wie Casablanca erscheint ein weiterer John Huston-Film mit Humphrey Bogart, Across the Pacific, Deutsch Abenteuer in Panama. Beides Titel nicht besonders viel Sinn machen, aber egal. Auch hier hört Bogart auf den Vornamen Rick, wie in Casablanca. Auch hier verliebt er sich in Mary Esther, wie in The Maltese Falcon, deren Name Alberta Marlowe sich nun nicht nur unwesentlich von Spades berühmten Kollegen Chandlers Philip Marlowe, den Bogart dann 1946 in The Big Sleep von Howard Hawks spielen wird, unterscheidet. Hier hat Bogart allerdings Glück. Esther alias Marlowe ist nicht die Spionin, als die sie zunächst erscheint und die er natürlich zu opfern bereit ist. Und so steht einem Happy End ausnahmsweise nichts im Wege. Der Film spielt zu großen Teilen auf einem japanischen Frachter. In einer Szene liest Joe, ein amerikanischer Japaner der zweiten Generation, Dr. Lorenz, dem Erzbösewicht, der sich bald als Spion und Saboteur entpuppt, japanische Verse vor. Und wir begegnen hier in dem feinsinnigen Spion übrigens Sidney Greenstreet wieder, genau dem Schauspieler, der schon im Malteser Falken den ebenso feinsinnigen Strippenzieher der Gier und des Betrugs gespielt hat. Ich habe jetzt noch einen kleinen Ausschnitt. Imitachi Hiroko Ochu Tatakai Nashi Bimbo Ima Nashi Kamemochi Ima Arishi Hiroko Ochu Tatakai Nashi Tomotasuke Uchu Nikagiru. Bekämpft euch nicht, ihr Zugvögel, sondern helft euch auf eurem Flug. Die Japaner bauen ihre Gedichte, wie sie ihre Häuser bauen. Lesen Sie noch was, Joe. Dann dreht sich besser um, diese Seite ist gar. Sakura Tsubomi Idonite Ikenari Mirusakeyoi. Kirschblüten am Brunnen sind in Gefahr. Segen betrunkene Kranken. Ich glaube, ich werde mich betrinken. Ihre abendländischen Dichter beschreiben große Leidenschaften und heroische Ereignisse, nicht so die Japaner. Ihre Empfindungen werden durch ein winziges Fragment des Lebens angeregt, das die Eigenschaft der Schönheit besitzt. Und diese reduziert, extrahiert und destilliert er auf ihre reinste Essenz. Dann haben Sie Empfindungen. Ich meine, wie wir. Ich meine, Sie sind immer so ruhig und zeigen mir. Das wird uns gelehrt. Das ist unsere Lebensweise. Wir dürfen nicht zeigen zu viel Traurigkeit und zu viel Freude. Wenn Sie loben, was wir haben, sagen wir, es ist nichts. Wenn Sie bewundern unsere Söhne, müssen wir sagen, sie sind unwürdig. Sie sind heute höchst verregt, Kapitän Nigoto. Ja. Die Nisse sind nicht ganz so ruhig. Nehmen Sie mich zum Beispiel, Kind. Ich stehe unter Hochspannung. Was sind die Nisse? Japaner zweiter Generation, geboren in den guten alten USA. Sie stellen zum Glück einen sehr kleinen Prozentsatz dar. Hoffentlich ist das nicht persönlich gebrochen. Entschuldigung, bitte. Gut. Lorenz, ein Freund der japanischen Kultur und ihrer Sprache, mächtig übersetzt und sagt dann zu Bogart und Astor gewandt: Ihre abendländischen Dichter beschreiben große Leidenschaften und heroische Ereignisse. Nicht so die Japaner. Ihre Empfindungen werden durch ein winziges Fragment des Lebens angeregt, das die Eigenschaft der Schönheit besitzt. Und diese reduzieren, extrahieren und destillieren sie auf ihre reinste Essenz. Alberta Marlowe ist verblüfft. Dann haben Sie Empfindungen. Ich meine, wie wir. Ich meine, Sie sind immer so ruhig und zeigen nie etwas. Das wird uns gelehrt, erklärt ihr der japanische Kapitän daraufhin. Das ist unsere Lebensweise. Wir dürfen nicht zeigen so viel Traurigkeit und so viel Freude. Wenn Sie loben, was wir haben, sagen wir, es ist nichts. Wenn Sie bewundern unsere Söhne, müssen wir sagen, die sind unwürdig. Es ist nicht ohne Ironie, dass gerade am Gegner hier jene Gefühlsmaskerade diagnostiziert wird, die der westlich-amerikanische Held Bogart auf seine Weise repräsentiert. Also man war kurz vor Kriegsausbruch mit Japan an der Stelle. Es ist dann auch nur konsequent, dass bald ausgerechnet die japanische Gefühlsmaskierung zum Modell des westlichen Cool wird. Wenn Jean-Pierre Melville 1967 seinen Film über einen Profikiller Le Samurai nennt, dann hat das metaphorischen Charakter. Denn nichts im eigentlichen Filmgeschehen erinnert an die japanische Kriegerkaste. Sie ist als Modell wohl nicht zuletzt durch Akira Kurosawas Die sieben Samurai im allgemeinen Bewusstsein allerdings so präsent, dass ihre Erwähnung im Titel genügt, um als Chiffre den gesamten Film unter besondere Beleuchtung zu setzen. Und natürlich ist dieses japanische Cool eine Projektion. Ich meine, was wissen wir von Japan? Jean-Pierre Melville gibt in einem Interview unumwunden zu, dass er das Motto des Films, angeblich ein Zitat aus dem Bushido, dem Buch der Samurai, selbst erfunden hat. Alain Delon spielt in Le Samurai einen Killer, der am Ende selbst gejagt wird. Er ist vielleicht die Inkorporation des Cool, er ist wahrscheinlich die Version des Cool, die dem beschworenen japanischen Ideal oder meinetwegen auch dem Stoiker am nächsten kommt. Denn Delon zeigt während des gesamten Films nicht den Hauch eines Gefühls, und doch ist es präsent. Es ist eine universelle Melancholie, die das Geschehen prägt und die paradigmatisch in der Schlussszene zum Ausdruck kommt, wenn Delon alias Jeff Costello eine westlich modernisierte Form des Harakiri macht. Er bedroht in einer Bar die einzige Zeugin seines letzten Mordes, eine Pianistin, hält eine ungeladene Pistole auf sie, die Polizei hat ihn schon erwartet und erschießt ihn im Glauben, so einen weiteren Mord verhindern zu können. Ich zeige hier jetzt noch mal eine Szene, nämlich diese Abschlussszene. Die ist jetzt leider nur eine französische Fassung oder auch gut so, wird sowieso kaum geredet. Was wir hier sehen, ist ein völlig anderer Typ als Bogarts Affektabwehr. Es ist, nennen wir es Affekttaubheit. Und es ist doch ein weiter Weg von dem expressiven Cool Bogarts zu dem radikalen Underplay Delons. Dabei mögen die Akteure sich dessen gar nicht bewusst gewesen sein. Wie viele andere Europäer seiner Zeit war auch Delon ein großer Bewunderer seines Vorbilds, nämlich des Urvaters des Cool Bogart. Aber nicht nur bei seiner Fahrt across the Pacific hat der Mythos deutliche Veränderungen erfahren, sondern auch bei der Passage to Marseille. Das Modell ist in eine national andere emotionale Gemeinschaft übertragen worden und dadurch hat sich seine Signatur verändert. Ich denke, dass es hier um einen extrem melancholischen Grundton geht in Le Samurai. Melancholie ist für Freud missglückte Trauerarbeit. Die Libido, die sich einst an den jetzt Verlorenen gebunden hat, kann sich nicht von dem Vergangenen ablösen und ein neues Objekt heften, sagt er in Trauer und Melancholie. So bleibt als letzte Konsequenz nur, wie in diesem Fall, die Selbstzerstörung. Ich hätte jetzt noch einen dritten Typ des Cool, nämlich die Affektkanalisierung bei Clint Eastwood. Das lasse ich jetzt mal. Zeit ist sowieso schon weit fortgeschritten. Ich sage zum Schluss nur noch einen kurzen Kommentar zu allen dreien Varianten. Ich glaube, letztlich, man könnte wahrscheinlich auch noch ein paar andere Varianten rausdestillieren. Eins finde ich bemerkenswert. Ich glaube, dass die Karriere dieser bestimmten Form der Affektdämpfung, nämlich des Cool, erst eigentlich in den frühen 40er Jahren mit Humphrey Bogart beginnt. Man kann das, wenn man dies mit den Heroen der 30er Jahren wie Cagney oder Anthony Robinson vergleicht, sehen, wie er die ablöst und einen ganz anderen Ton da reinbringt. Und dieses übergreifende Grundmuster mit all seinen Varianten unterliegt zu Anfang der 80er Jahre einem raschen Verfall. Eastwood ist neben dem melancholischen Delon einer der reinsten und härtesten Fassungen des Mythos Cool. Aber auch er zum Beispiel durchläuft eine Veränderung. Die anderen sind sowieso nicht mehr up-to-date. Delon hat sich so ein bisschen selbst überlebt. Wenn man aber die aktuellen Filme dann anguckt, ist es jetzt alles nur These, ich will das nur noch das Ende stellen, müssen eigentlich alle wahnsinnig emotional werden. Also auch wenn man sich Die Hard anguckt, also der muss leiden wie Sau, der muss Kinder haben, für die er kämpft. Es geht hin bis zu den ganz normalen Tatortkommissaren, die pausenlos irgendwelche psychischen Probleme haben. Die Entwicklung von Star Trek Classics zu Next Generation ist so ein Fall, deswegen habe ich damit auch begonnen. Da ließen sich viele Beispiele bringen. Gleichzeitig, denke ich, braucht das Kino inzwischen immer mehr Reize, wird deswegen auch immer brutaler und diese Brutalität erbt es vom späten Cool, während es die Reaktionen darauf verändert. Gut, vielen Dank für die Geduld. Gemeinschaft, das erweitert vielleicht die Perspektive ganz ungemein. Ich hatte allerdings den Eindruck, das wäre eine kritische Rückfrage, dass beim Thema cool doch so sehr stark auf eine negative, vielleicht sogar eine zivilisationsgeschichtliche Perspektive, wie sie Elias auf die Gefühle hat, wieder zurückgegriffen wird. Nämlich cool als Abwehr, cool als Dämmung, ich kenne jetzt den dritten Teil natürlich nicht, es sind immer solche Negationen eines Affekts. Und zumindest wenn man an das Kino denkt, man könnte da sehr viele, das ist bekannt beispielsweise bei Tarantino-Filmen, dafür wählen, da tritt doch eine eigene Gefühlsform beim Cool auf und gar nicht nur eine Negation anderer Affekte. Ja. Ja, also es gibt ja ein großes, dickes Buch von Ulf Poschardt, der genau das im Blick hat. Also der, es leidet ein bisschen darunter, dass er zu viel Adorno gelesen hat. Also der interpretiert es cool, da geht er einmal quer durch die ganze Mal. Ist gar nicht schlecht, das Buch, aber es hat, er hat diese Idee, dass es eigentlich ein Entfremdungsakt ist und so. Und das macht es so dann wahnsinnig schematisch. Worauf es mir ankam, war ja Folgendes. Also einmal ist das, was ich jetzt, das Cool in allen seinen verschiedenen Formen, also das ist schon wichtig, dass es sehr verschiedene Formen hat, genannt habe, ist einmal, glaube ich, ein relativ begrenzter, zeitlich begrenztes Phänomen. Deswegen sage ich, es beginnt eigentlich nicht vor den 40er Jahren, vielleicht Ende 30er Jahre, und reicht bis Anfang 80er Jahre, obwohl es natürlich immer, ich meine, so scharf sind die Grenzen nicht, es gibt immer noch, man kann immer noch Sachen finden, ja, und, oder auch Kommentare darauf, Parodien darauf, wie, weiß ich, Ghost Dog oder so. Gleichzeitig würde ich sagen, es ist nicht irgendetwas, was dann im Laufe der Geschichte als Entwicklung auftaucht, deswegen habe ich diesen Vergleich mit dem Stoiker gebracht oder zu sagen, natürlich gibt es da verwandte Formen, die auch historisch früher schon mal da waren. Und drittens, und das ist vielleicht fast das Wichtigste, ist genau das, was ich sagen wollte. Das Cool ist nicht einfach eine reine Negation, sondern da tut sich unheimlich viel. Das hatte ich mit diesem Begriff der Konjunkturen im Sinn. Wenn man ein dominantes Gefühl hat, konstellieren sich die anderen darum und kriegen eine besondere Einfärbung. Deswegen, also dieses Bogart-Beispiel funktioniert ganz anders. Also die Dominanz der Liebe zum Beispiel ist da wirklich, und welche Form sie da annimmt, wie sie dargestellt wird, ist eine ganz andere als bei Delon. Bei Eastwood spielt sie eine sehr heruntergestufte Rolle, da geht es im Wesentlichen um Zorn und Rache und solche Dinge. Natürlich gibt es auch immer eine Liebesgeschichte dabei. Aber das stellt sich anders in dieses Gefüge. Deswegen würde ich sagen, genau das ist der Punkt. Auch wenn ich jetzt hier in dem Fall das Cool genommen habe, man kann natürlich auch andere Beispiele nehmen, wo es dann richtig um positive Gefühle geht, also um heftig ausgedrückte, wie das Melodram oder so. Ja, also, aber das ist genau der Punkt. Es ist immer, also, und deswegen zum Beispiel auch die beiden Ausschnitte aus Le Samurai und aus dem Maltese Falcon, was da alles bei Bogart passiert, wenn man nicht nur auf das, was er sagt, sondern auch auf sein Gesicht, seine Körperhaltung achtet, ist natürlich eine ganze Geschichte. Das findet man bei Delon weit weniger, aber auch da, und wenn man allein die mal genau anguckt, wie sich ihr Gesicht verändert am Piano, dann hat man auch da eine kleine Geschichte drin. Okay. Ja, ich versuche nochmal von dem Duo-Abschnitt zurückzufragen zu den Gemeinschaften, dem sozialen Band. Da habe ich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten rausgehört, wie man das aufeinander beziehen kann. Also, wenn Coolness oder Cool irgendwie auch eine Möglichkeitsbedingung enthält oder anzeigt oder wie auch immer, bezogen auf das soziale Band, beruht die auf dieser Negativität, also auf dem Zurückweisen von Emotionen oder dergleichen? Also gibt es da irgendwie so eine inverse Bezüglichkeit? Oder hat das was mit der Sozialmaschine Kino zu tun? Also geht es eher darum, inwieweit stiften diese Figuren, ja, und Bilder und dergleichen irgendwie etwas, sofern sie funktionieren, bezogen auf das Miteinander der Leute im Kinosaal? Das habe ich noch nicht so genau verstanden, warum gibt es da mehrere mögliche Perspektiven. Da wollte ich jetzt einfach nochmal nachfragen. Und alle, da hat das was zu tun mit einer Inszenierung von minimalisierten Körperzeichen bezogen auf Restemotionen und dergleichen. Also da könnte man ja die ganze Fülle von Gedankenspielen jetzt irgendwie haben. Und ich wollte mal fragen, in welche Richtung die stürmen würden. Ja, ich habe sie in der Tat alle. Also das glaube ich schon, also worum es mir da ging, ist zu sagen, in der Tat mit dem, was Sie angefangen haben, es ein bestimmtes Set von Gefühlskonstellationen ist das, was eine Gemeinschaft verbindet. Ja? Also, und das ist jetzt gar nicht unbedingt normativ gemeint, zu sagen, sie würde sonst nicht funktionieren oder wir brauchen irgendwie, was weiß ich, so ein Systemprogramm oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach rein deskriptiv zu sagen, offensichtlich finden sich Gruppen zusammen über die Art, wie sie sich ansprechen im weitesten Sinne, wie sie sich auch körperlich, visuell ansprechen, wie ein bestimmter Gruppencode da funktioniert, der ein emotionaler ist. Das Cool ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, es gibt auch andere natürlich, ich habe das nur an dem Cool gemacht und ich hatte ein so ein Foto darin aus den 60er Jahren oder aus den 50er Jahren, wo so eine Gruppe von Jugendlichen vor dem Kino, glaube ich, sogar steht mit einer James-Dean-Tasche und einem Transistorradio, also sozusagen, wo deutlich wird, also die vereinigen sich. Und der Witz ist daran, natürlich muss es nicht übers Kino transportiert sein, aber Kino ist ein ganz, oder Fernsehen oder was auch immer, ist ein ganz starkes Moment, eine ganz starke Sozialmaschine, die das macht. Ja, also da werden diese Typen vorgegeben unter Umständen, die werden aufgegriffen, die werden in der Gruppe reproduziert. Das lebt am besten noch irgendein Vorleber in dieser Gruppe dann vor. Also so eine Art Horst Buchholz in die Halbstarken oder so. Und sozusagen so reproduziert sich diese Gemeinschaft. Und das funktioniert natürlich, beim Kino hat das die besondere Pointe, dass das ja viele Gruppen sehen können oder viele Leute. Das heißt, in Darmstadt kann also dieser Effekt genauso auftreten wie vielleicht in, Bordeaux oder in Rostock. Und irgendwo auf der Welt begegnen sich dann zwei und die haben auf einmal einen Draht miteinander. Die erkennen sich irgendwie wieder, weil sie so eine Art ähnliche emotionale Signatur haben. Ja. Ich jetzt dann vielleicht das missverstanden, denn also ist nicht der Glanz dieser coolen, dass die anderen uncool sind? Also ja. Also nach Inszenierung einsamen coolen Helden, die heroisiert werden, die anderen sind uncool. Man sieht ja, sage ich jetzt, nicht dauernd coole, die miteinander reden, die sich gegenseitig erkennen und dann entsteht ein soziales Band. Oder ist man denn der? Also ist ja kein Gruppencode. Ja, das ist gut, ja. Oder? Ja, das ist ein guter Einwand. Also ich glaube, an der Stelle ist der Witz an der Geschichte, dass er als Gruppencode funktioniert, obwohl. Genau, das war der Punkt. Obwohl es vielleicht auf den ersten Blick so aussieht, als wenn es gar keine Gruppe sein kann. Es gibt natürlich, wie gesagt, das ist der eine Coole, dem sie alle anhimmeln. Und trotzdem, also das ist das Ideal, was man nicht erreicht, aber dem man trotzdem nachlebt. Und letztlich, das Problem mit dem Begriff ist natürlich, dass er inflationär geworden ist und dass es heute alles heißt, aber also sozusagen trotzdem in bestimmten Situationen hat man gute, kann man sich miteinander unterhalten, dass der nun wirklich uncool ist. Das funktioniert stark über Ausschließung, aber gerade sozusagen natürlich über ganz andere, Ausschließung von ganz anderen. Für Leute mit weißen Tennissocken oder was weiß ich. Andreas Gehlhardt, daher kommt. Ja, meine Frage betrifft nicht so sehr ein Argument, was Sie ausdrücklich vorgetragen haben, sondern so ein bisschen die Auswahl des Materials. Nämlich, dass Sie sich fast komplett auf Bild- und Filmmaterial stützen. Der Text kam bei Ihnen in der Antike und im Mittelalter so ein bisschen vor. Und die Frage ist, ob er im 20. Jahrhundert, wo sie sich ja bewegen, weggelassen werden kann. Ich glaube, wenn es um die Frage des Affektmanagements geht, sind Texte und das, was sie mit Blick auf die antike Ratgeberliteratur genannt haben, so wahnsinnig wichtig, dass man da schwer drum herum kommt, auch wenn es um Kino geht. Ich würde sagen, zu Werthers Zeiten ist das, was aus der Theologie in die Alltags- und Erfahrungsliteratur einfließt, was sehr, sehr wichtig ist für Affektmanagement im weitesten Sinne. Da sind dann auch sehr viele Protestanten drunter, die ein problematisches Verhältnis zum Bild haben. Das ist dann vielleicht kompliziert, da die Grenzen zu ziehen. Im 20. Jahrhundert ist sehr viel zur Psychoanalyse und zu Pino gesagt worden. Aber wo Sie jetzt gerade sagen, in den 80ern ebbt das ab, vielleicht nur als eine Beobachtung. Das ist ja die Zeit, wo die emotionale Intelligenz aufkommt. Der Begriff. Der Begriff aufkommt, wo diese Tendenz aufkommt, Leute, die irgendwo eingestellt werden, auf emotionale Kompetenzen hinzuprüfen. Und wo plötzlich solche Sachen wie Führungsqualität, Ergebnisorientiertheit und so weiter, die man ja sehr rational auffassen könnte, als emotional undefiniert werden. Und ich glaube, dass so ein Kippen im Kino, wo plötzlich dann viel Emotion im Spiel sein muss und wo man hinterher nicht die Frau der Polizei ausliefert, sondern in die Arme der wachenden Ehefrau sinkt, wie bei Die Hard, dass das sehr viel mit solchen Paralleldiskursen zu tun hat, die ja über eine wahnsinnige Ratgeberindustrie bis in den privates Gewickel und nicht nur bei Managern, die sich irgendwo bewerben wollen, verbreitet wird. Und deswegen finde ich es sehr schwierig, sozusagen die Texte zu packen. Also, erstmal war es gar nicht meine Intention, die Texte zu kappen, also völlig zu kappen. Darum ging es mir gar nicht. Ich nehme den zweiten Teil, den Sie jetzt gesagt haben über die 80er Jahre, erstmal auch als Bestätigung dieses Trends dankend auf. Und also das ist auch die Zeit, wo man auf einmal sagen konnte, wenn man sich auf die Schienen bei Mutlangen oder auf die Straße bei Mutlangen setzte, sagen, ich habe Angst um meine Zukunft. Das hatte man früher eigentlich öffentlich auch nicht so richtig. Also da gibt es natürlich Diskurse, es gibt Paralleldiskurse, es gibt einen größeren Zusammenhang. Ich wollte, wenn ich mich hier so stark aufs Kino beschränkt habe, das vor allem deswegen machen, ich meine, das hat natürlich ist natürlich eine Frage auch der Ökonomie, aber es vor allen Dingen deswegen auch, weil ich das mal in die andere Richtung pointieren wollte, weil natürlich wird in der Regel auch über Texte geredet und vor allen Dingen über Texte und jemand wie Barbara Rosenwein macht es natürlich nun ausschließlich über Texte oder über Inschriften. Mir scheint nur die Pointe, dass gerade wenn es über Emotionen geht, wir auch wesentlich visuell reagieren und dass man es da noch viel stärker hat. Dass das etwas ist, eine Komponente, die mindestens damit reingehört und die eher übersehen wird. Und deswegen ist es vielleicht eine zu starke, aber doch eine gewollte Überpointierung erstmal in die andere Richtung. Wie gesagt, ich will die Texte da nicht ausschließen. Also, Literaturwissenschaftler, keine Bange. Ja, mich interessiert was Ähnliches. Wurde eigentlich in den 40er und 50er Jahren oder in den 50er Jahren diese Art von Selbstpräsentation, Bogart, Delon, auch unter dem Titel Coolness interpretiert? Oder ist das eine sozusagen Retrospektive, die sozusagen erst auftaucht, nachdem sozusagen der Begriff vor allem in der Jugendkultur aufgetaucht ist und dann man versucht, diese Typen unter diesem Aspekt zu sehen? Die 20er oder 30er Jahre hatten ja, also wenn man es jetzt mal, die wenigen, die so etwas angesprochen haben, sind, waren Blasierte. Ja. So in dem Zusammenhang ist man gar nicht vor. Und ja. Nicht mal Delon, der hat ja was unbeschreiblich. Also, aber auch, ob das nicht einfach eine retrospektive Kategorie ist, die man da hinzunimmt. Ja. Also in der Tat, ich glaube, Sie haben recht, ich bin noch nicht ganz entschieden, wie man das genau sozusagen jetzt begriffsgeschichtlich austüfteln muss. In der Tat ist es sicher aus unserem heutigen Sprachgebrauch genommen und daher gerade bei Bogart so eine Rückprojektion, die haben sich nicht unbedingt so beschrieben. Cool ist eher ein Begriff, der im Jazz auftaucht, eine Cool Jazz zum Beispiel, der auch stark mit der schwarzen Kultur in den USA verbunden ist. Es gibt den einen der amerikanischen Kunsthistoriker, dessen Namen mir jetzt blöderweise nicht einfällt, der das sogar zurückverfolgt über, bis nach Afrika, da kommt es her und da wandert es dann ein und so weiter, kann man alles machen. Trotzdem, warum ich das mache und warum ich das auch gerechtfertigt finde, diesen Sprachgebrauch, der jetzt da rückprojiziert, aufzunehmen, ist der, dass das funktioniert, dass es wirkt. Dass wir, also ich mache einfach immer mal so auch so Tests, wen findest du denn besonders cool, also wenn du ins Kino gegangen bist, welche Leute sind denn für dich, sozusagen, welche Schauspieler, die Repräsentanten des cool? Und es kommen irgendwie immer wieder dieselben und es ist dieses Sample, es ist nichts. Also jemanden, den Blasierten oder den Dandy oder so, würden wir heute nicht als cool bezeichnen. Das ist, weil da irgendwelche anderen Schichten noch mitspielen. Ja? Es gibt sicherlich Übergangsphänomene. Man könnte mal fragen, wie ist das eigentlich mit James Bond? Ist da nicht viel Dandy drin und so weiter? Aber man würde so jemanden wie den Oscar Wilde zum Beispiel nicht richtig als cool bezeichnen, oder? Das ist jetzt reine Empirie. Ja, das wäre natürlich auch eine Figur, die in diese Familie gehört irgendwie. Ja? Das ist ganz klar. Aber irgendwie in einem weiteren Abstammungsverhältnis. Wir haben jetzt noch drei Wortmeldungen. Marc Rolli, Frau Green und Martin Endres. Dann würde ich die Diskussion angesichts der fortgeschrittenen Zeit beenden. Ja, zwei. Will ich der erste? Ja. Zwei Fragen. Der erste ist, also gegen den Trend, der sich jetzt sozusagen schon breit macht, dass es wirklich vielleicht in den 80ern verschwindet. Meine Intuition wäre dann erstmal, es verschwindet überhaupt nicht. Das Thema der Coolness, und das ist sozusagen eine extrem wichtige Identifikationsmerkmal oder auch Ideal vielleicht ist. Und ich habe natürlich überlegt, wenn ich das jetzt sage, diese These formuliere oder diese Intuition, sollte ich vielleicht ein Beispiel haben, also was mir als erstes einfiel, war eben der amerikanische Hip-Hop. So. Ja, naja, okay. Das ohne cool fällt mir schwer. Also für mich war es wirklich komplett kontraintuitiv, sage ich einfach. Der andere Punkt ist, dass mir, glaube ich, am Beispiel, also an der Art und Weise, wie Sie das cool sozusagen präsentiert haben, mir eine Stärke auch von diesem Ansatz der Sozialmaschinen aufgefallen ist, nämlich die Stärke, die darin liegt, dass man die üblichen Einteilungen, die man so hat in den verschiedenen Disziplinen, also historische Einteilungen oder räumliche, soziologische, biologische, politische, Nationen, Klassen, Rassen etc., wie man da immer, sagen wir mal, kollektive, menschlicher Art kopiert, dass man die einfach sehr elegant unterläuft, indem man sich an einem ganz anderen Paradigma orientiert, wie zum Beispiel einer sozialen Maschine, das Kino, so etwas. Und dass man dann sozusagen die Möglichkeit hat, eigentlich ganz methodisch, ganz geschickt sozusagen solche etablierten und auf bestimmte Weise natürlich auch überholten Einteilungen hinter sich zu lassen. Das kam jetzt in Ihrem Paper nicht so vor, aber vielleicht können Sie dann was anfangen oder das fragen Sie so mit. Ja, damit bin ich natürlich völlig zufrieden, wenn Sie das so empfinden, wenn Sie das so sehen. Zu dem ersten Beispiel mit dem Hip-Hop, das ist natürlich richtig. Vielleicht sage ich vorweg, ich hatte jetzt fast erwartet, dass irgendjemand kommt und jetzt hier im Publikum sagt, das Ende wäre ja, was ich jetzt hier davor gebracht habe, sei ja völlig Quatsch, völlig kontraintuitiv in dem Sinne, als ich mir selbst widersprechen würde. Da rede ich die ganze Zeit gegen Allgemeintrends und am Ende komme ich wie mit dem Deus Ex Machina doch mit so einem Allgemeintrend, dass cool verschwinden würde. Ja? Das war natürlich ein bisschen der Zeit und so weiter geschuldet, eine Überpointierung. Es ist in der Tat bemerkenswert, in wie vielen Gebieten wo das vorher wirklich präsent und dominierend war, es verschwindet. Es bleibt in gewissen Bereichen natürlich vorhanden und das ist auch insofern wichtig, weil es mir darum ja geht, dass diese emotionalen Gemeinschaften immer auch aus Reaktionen heraus entstehen, dass sie sich nicht einfach nur über Vorbilder konstituieren, sondern auch über Gegenbilder. Ja? Also dass sie natürlich irgendwas auch haben, wogegen sie sich abgrenzen. Und eine bestimmte Musikszene, da ist es sicherlich eine bestimmte Art des Cool immer noch sehr lebendig, die auch in starken Reaktionen, also gerade Hip-Hop oder so, aus dieser starken Reaktion heraus lebt. Ja, also man sollte da nicht den Fehler machen, alles unter dieselbe Entwicklung zu lesen, aber trotzdem finde ich, ist da in vielen Gebieten dieser Trend da. Ja, das ist, können wir viele Beispiele diskutieren. Ich komme nochmal auf die Datierung späte 30er. Ich glaube, es gibt zumindest ein Kapitel in Deutschland, das so eine Art Missing Link zwischen Oscar Wilde, der nicht cool ist, und Bogart darstellen könnte. Das ist dieses schöne Buch von Helmut Leben, Verhaltenslehren der Kälte. Da beschreibt er ja den Habitus, wenn ich das recht erinnere, bestimmter Autoren im Umfeld der neuen Sachlichkeit in Deutschland. Und die kultivieren offenbar eine Form des Affektmanagement, die, glaube ich, zurückgeht auf Renaissance-Techniken der Selbstkontrolle. Und das kommt dem, was Sie als cool beschrieben haben, glaube ich, schon sehr, sehr nah. Der aber die Kapitelchen aus dem 20. Ja, ja. Gut, das müsste man nochmal jetzt völlig separat aufrollen. Also mein Problem damit ist, dass ich schon diese Gracian-Verbindung, die Leden da macht, etwas übertrieben finde, sagen wir mal vorsichtig. Ja? Also das ist sozusagen. Aber das ist ein sehr elitäres, er nennt es ja auch interessanterweise Verhaltenslehren der Kälte und nicht das Coole oder so. Gut, das wäre natürlich auch historisch jetzt übergestülpt, wenn er das so nennen würde. Aber viel gesellschaftlicher Gesellschaftselite-Denken noch mit, finde ich, in dieser Form. Das widerspricht so diesen. Ja, also finde ich nicht so wie in der Literatur der 20er Jahre. Der hat nicht, also jeder, der sich sozusagen aus der Gesellschaft rausziehen will, hat natürlich immer diesen Gestus des Elitären. Trotzdem ist das einer der, also bei Denon finde ich, stärker, der diese Fragen abschneidet. Ja, der sagt, mir ist es eigentlich egal. Der hat auch diese historischen Wurzeln nicht. Der sitzt da in seinem Zimmer mit dem Kanarienvogel, man weiß nichts über seine Geschichte, der hat eigentlich keine Vergangenheit, der ist einfach nur da. Und für ihn war das ja auch in seiner Schauspielerkarriere so ein Umbruch in all diesen Rollen, die er danach spielt. Er ist eigentlich immer ein relativ unhistorischer Mensch in dem Sinne, dass er keine Vergangenheit hat. Ja, und egal, ob er da den brutalen Bullen spielt oder den Gangster oder so. Aber das ist schon interessant, also diese Verbindung näher zu untersuchen. Ja, okay, ich mache es kurz. Also eine Frage, ich würde ja nochmal auf dieses Zitat von Rothweil zu kommen, Sie sagten, oder wie Sie das gerade fragiert haben, dass Sie das emotionale Gemeinschaften zugleich textuelle Gemeinschaften sehen. Sein können, sagt sie. Sein können, ja. Und das am Beispiel des Kinos als Sozialmaschine aufgezogen ist mir nicht ganz schlüssig geworden, wie die Stoßrichtung jetzt ist. Also verstehen die im Prinzip das Kino im Prinzip wirklich als Stätte der Produktion solcher textueller Gemeinschaften, die dann da, also eine Form der kollektiven Rationalität, die über Code bezeichnet wird, dass man sich halt wirklich, wenn man den Film gesehen hat, und vor allem in verschiedenen Orten und Sichtungen quasi wiedererkennt? Oder wäre nicht auch eine umgekehrte Denkrichtung vorzustellen, dass das Kino ein Stück weit ein Repräsentant, also ein Transmitter, ein Implantat von textuellen Gemeinschaften ist, das etwas produziert, was sich das Publikum wünscht. Also im Prinzip eine Übersetzungsstätte ist. Und da wäre ja auch im Prinzip dann dieser Bezug zu diesem textuellen, also zeitgenössisches Denken zum Beispiel, diese Verbindung praktisch geschaffen halt. Ja. Also wäre es nicht auf diese Stoßrichtung vorstellbar. Das ist mir nicht ganz schlüssig geworden, in welche Richtung das Jetzt ist mir nicht ganz klar, welche Stoßrichtung Ihre Frage geht. Also wenn es darum geht, dass Sie sagen, es ist keine eindimensionale Geschichte, dann würde ich sofort zustimmen und sagen, es ist nicht einfach eine Produktion. Da oben sitzen Leute, basteln an einer Schablone und die wird dann sozusagen im Kino einfach nur auf die Zuschauer. Das ist völlig richtig. Natürlich ist das sozusagen auch ein Stück weit aus dieser Stimmung heraus entstanden. Also man liefert ein Stück weit auch das, was natürlich gebraucht, gewünscht, gewollt wird und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Also es ist schon eine Interaktion zwischen diesen beiden Ebenen. Das ist das eine. Wenn es darum geht, das sagt ein Repräsentant. Wobei ich jetzt den Faden verloren habe. Aber um das wirklich runterzubrechen, ja. Die Frage, welches ist cool erst da, wenn es einen Film darüber gibt, eine Identifikationsfigur, die dort dargestellt wird, oder ist es bereits schon vor dem eigentlichen Film, vor der eigenen Figur da? Also ist es quasi ein Zeitgeist oder etwas, was sich das Publikum im Prinzip wünscht? Ja? Also ist es cool ein Produkt des Kinos oder ist es eigentlich schon nichts da und wird dann nur quasi im Kino nachproduziert? Okay, also man darf jetzt nicht den Fehler machen, und das wollte ich auch nicht sagen, das Kino zu der Kraft hinter allem machen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, da gibt es nichts anderes, wie gesagt, also Texte, aber auch einfach wirklich gemeinschaftliches Interagieren und so weiter spielen natürlich eine große Rolle. Musik spielt eine große Rolle und lassen sich viele andere Sozialmaschinen dazu denken. Die andere Frage, die dann eine Rolle spielt, was ist dann sozusagen der Zeitgeist, was ist die Atmosphäre? Natürlich muss die auch irgendwie entstehen und die muss an irgendwelchen Repräsentanten entstehen. Deswegen ist es so ein bisschen so eine Frage, was ist Henne und was ist Ei an der Stelle? Ja, natürlich ist das ein Entwicklungsvorgang und es gibt da irgendwie Zäsuren. Und auf einmal verdichten diese Stimmungen sich in bestimmten Repräsentanten, meinetwegen an bestimmten erfolgreichen Filmen. Das heißt natürlich, sie greifen etwas auf. Die wären nicht so erfolgreich, wenn sie nicht etwas aufgreifen würden, was als Bedürfnis da ist. Aber dadurch wirklich befestigen sie es und dann machen sie das, dadurch machen sie es überhaupt erst mal transportierbar und sagen, ja, man, sie sollen so eine Art erweiterte Reproduktion oder so. Gut, ja, ich danke Ihnen. Übrigens, die Uhr geht vor, oder?